Mein Großvater hat so gehustet, kurz bevor er gestorben ist. Hört sich nicht gut an. Er hat Blut und Schleim gehustet. Das Zeug war überall. Auf seiner Kleidung, auf den Möbeln, den Wänden. Ich glaube, am Ende haben es ihm die Leute nicht mehr übel genommen. Was übel genommen? Dass er sich erschossen hat. Koffeinfreier Kaffee schmeckt einfach nicht. Davon hast du mir nie was erzählt. Was ist mit dir? Wieder dein Kopf? Ja. Hast du deine Tabletten genommen? Ich kann jetzt ein Stück fahren. Nein. Nein, geht schon. Hauptsache, das Wetter wird nicht noch schlimmer. Frost. Kriminalhörspiel nach dem gleichnamigen Roman von John Rector. Aus dem Amerikanischen von Katharina Naumann. Bearbeitung Irene Schuck. Geht's dem Mann gut? Hört sich nicht so an. Hoffentlich stirbt er nicht auf der Toilette. Ich muss es nach Hause zu meinen Kindern schaffen, bevor der Sturm kommt. Wie schlimm soll es denn werden? Wie weit müsst ihr? Bis nach Reno. Oh. An eurer Stelle würde ich umdrehen. Fahrt zur Interstate zurück. Aber hier ist der Weg doch kürzer. Wenn sie die Straße sperren, dann nicht. Dann sitzt ihr vielleicht tagelang fest. Die Schneepflüge kommen erst, wenn die Interstate geräumt ist. Aber das sind doch 15 oder sogar 20 Meilen. Ist doch verrückt, jetzt einfach umzukehren. Ist eure Sache. Vielleicht schafft ihr es ja vor dem Unwetter. Passt auf euch auf. Ja, danke. Der Mann hört sich wirklich schlimm an. Nate? Ich wusste genau, was jetzt kommen würde. Und ich konnte nicht Nein sagen. Nicht, wenn Sarah mich so ansah. Außerdem hatten wir noch einen weiten Weg vor uns. Ich musste also sowieso nach nebenan. Entschuldigen Sie? Es geht mich zwar nichts an, aber ist alles in Ordnung? Was hast du gesagt? Wir haben Sie husten gehört. Wir wollten... Ist noch jemand gekommen, während ich hier drin war? In den Diner? Nein, niemand. Gut. Ich wette, du tust alles, was die Kleine sagt. Was? Ich habe euch beobachtet. Sie weiß, was sie will. Und so wie du aussiehst, was hast du überhaupt angestellt mit deinem Gesicht? Ey, ich wollte nur freundlich sein. Lass es bleiben. Sag deiner Süßen, sie soll sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern. Der Kerl nahm seinen Rucksack und ging an mir vorbei nach draußen. Eines war sicher. Bald wird es ein Arschloch weniger auf der Welt geben. In dem Kloabteil war der ganze Boden voll Blut. Du verschweigst mir doch was. Ich habe ihn gefragt, ob es ihm gut geht, und er hat ja gesagt. Du warst doch nicht etwa fies zu ihm. Der ist hier fast rausgerannt. Oh, Sarah. Wenn wir noch vor dem Sturm hier wegkommen wollen, müssen wir jetzt los. Wir treffen uns draußen. Ich gehe auch noch aufs Klo. Hey, du. Hä? Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Ich habe ziemlich viel Pech gehabt in letzter Zeit. Mhm. Ja, ich mag mich selbst nicht, wenn ich so ein Arschloch bin. Ja, schon gut. Scheiß Wetter! Ja, es wird noch schlimmer. Offensichtlich hatte Syl, so stellte er sich mir vor, den tiefschwarzen Himmel noch gar nicht bemerkt. Er erzählte mir etwas von einer Panne. Angeblich sprang sein weißer Cadillac nicht mehr an. Ich weiß, dass ich nicht gerade einen tollen Eindruck gemacht habe. Aber jetzt kommt da dieses Unwetter. Und wenn ihr sowieso in meine Richtung fahrt, könnt ihr mich da vielleicht bis Oma mitnehmen? Ich glaube nicht. Ich würde natürlich dafür bezahlen. Sagen wir $300. Was ist mit $300? Hallo, ich bin Syl. Er war jetzt der charmanteste Kerl, schilderte Sarah seine Nöte und zählte tatsächlich $300 aus einem dicken Bündel ab. Das Warnlicht in meinem Hinterkopf blinkte wie verrückt. Was meint ihr? Könnt ihr es vielleicht über euch bringen, mir zu helfen? Ich fürchte, nein. Und wenn ich 500 daraus mache? 500? Das ist jetzt echt eine Menge Geld. Ja. Komm, Junge, meine Lage ist hoffnungslos hier draußen. Du bist aber kein Psychokiller, oder? Ich fürchte, die Zeiten sind vorbei, meine Liebe. Ich sehe da kein Problem. Du, Nate? Ja, also ich möchte... Danke, ich weiß das zu schätzen. Ich hole nur schnell meinen Koffer, dann können wir los. Sag mal... $500? Das ist Wahnsinn. Ich trau ihm nicht. Bist du dir sicher, dass wir ihn mitnehmen sollen? Küss mich. Ich meine es ernst. Küss mich, das bringt Glück. So läuft es nicht. Doch, es klappt immer. Geht's bei Ihnen? Ist es nicht zu eng da hinten? Ich fühle mich wie ein Baby im Mutterleib. Wenn Sie doch lieber nach vorne wollen, sagen Sie es einfach. Ihr reist nicht gerade mit leichtem Gepäck. Wir haben alles dabei, was wir besitzen. Rennt ihr vor etwas weg oder zu etwas hin? Beides wahrscheinlich. Wir wollen heiraten. Ach? Sobald wir einen Ort gefunden haben, an dem wir bleiben wollen. Stimmt doch, oder? Was sagen eure Eltern dazu? Meine sind nicht gerade überglücklich, aber naja, Nates Eltern sind tot. Alle beide? Ja, ich bin bei einer Pflegefamilie groß geworden. Mit meinem kleinen Bruder. Und wie findet der das? Er ist auch tot. Er ist vor ein paar Jahren bei einem Autounfall gestorben. Nate saß am Steuer. Sarah. Es war wirklich hart. Oh, es tut mir leid. Bist du so zu dieser Narbe gekommen bei dem Unfall? Nein, das war was anderes. Alles okay? Geht sicher bald vorbei. Wir können Sie zu einem Arzt bringen, wenn Sie wollen. Deine Eltern, warum haben sie denn etwas gegen eure Hochzeit? Sie sind ziemlich religiös. Was sie noch mehr aufregt, ist, dass sie Großeltern werden. Nate! Du bist schwanger? Wir wollten es doch niemandem sagen. Ach, keine Angst, ich kann Geheimnisse für mich behalten. Das bringt Unglück. Ach, sowas gibt es nicht. Oh, aber dass Sie uns in diesem Diner getroffen haben, das war schon Glück, oder? Stimmt. Wie kommt es eigentlich, dass Sie für eine Fahrt nach Omaha so viel Geld ausgeben können? Das hier sind besondere Umstände. Was machen Sie denn beruflich? Ich schlichte Streitigkeiten. Was für Streitigkeiten? Oh Gott. Sollen wir nicht doch zu einem Arzt? Nein. Vielleicht versuche ich jetzt zu schlafen. Nate? Ja? Habt ihr jemanden erzählt, wo ihr hinfahrt? Nein. Aber warum wollen Sie das denn wissen? Er antwortete nicht. Irgendwann schlief auch Sarah ein. Die Straße war jetzt vollkommen schneebedeckt. Ich musste Schrittgeschwindigkeit fahren. Seit fast 20 Meilen hatte ich kein anderes Auto mehr gesehen. Nichts als tief verschneite Felder und Äcker. Ich fand keinen Wetterbericht. Aber wenn ich wissen wollte, wie schlimm der Schneesturm war, musste ich bloß aus dem Fenster sehen. Nach 2 Stunden weckte ich Sarah. Hey, Sarah. Sarah. Was ist? Wir schaffen es nicht bis Omaha. Wir müssen schauen, dass wir irgendwo unterkommen. Wirklich? Ja, wenn wir im Schnee stecken bleiben, dann erfrieren wir. Syl? Was machst du denn da? Syl? Fass ihn nicht an. Er hat Fieber, Nate. Er glüht richtig. Vielleicht ist er ansteckend. Er braucht einen Arzt. Ich habe vor ein paar Meilen ein Motelschild gesehen. Hoffentlich gibt's da ein Telefon. Sie ist hier, oder? Sie haben Fieber. Sie müssen zum Arzt. Wir müssen weiter. Grace verfolgt mich. Grace? Sie kriegt das Geld nicht. Ich gebe es nicht her. Wovon zum Teufel spricht er? Keine Ahnung. Er hat Fieber. Oh mein Gott, was machen wir, wenn er da hinten stirbt? Der stirbt schon nicht. Gerade als ich dachte, wir wären an dem Motel vorbeigefahren, sah ich mehrere kleine Gebäude um einen Parkplatz herum. Aber hinter den Fenstern war es dunkel. Und das Neonlicht am Eingang leuchtete nicht. Ich glaube, die haben geschlossen. Da ist ein Schild. Die Rezeption. Als ich direkt davor hielt, konnte ich in dem Fenster einen Lichtschimmer sehen. Tut mir leid. Abends verriegeln wir immer die Tür. Mussten Sie auch umkehren? Wieso? Der Highway ist ab Richmond gesperrt. Die Polizei lässt heute Nacht niemanden mehr durch. Nein, nein. So weit waren wir noch nicht. Haben Sie ein Telefon? Klar. Aber es geht nicht. Kein Strom. Deshalb die Kerzen. Kein Telefon. Ja, zum Glück haben wir Gasheizung. Ich wollte gerade das Essen im Schnee vergraben, falls wir hier ein paar Tage festsitzen. Es soll noch schlimmer werden. Ein Arzt. Gibt es hier irgendwo einen Arzt? Nicht in der Nähe. Haben Sie jemand dabei, der krank ist? Ja. Könnte was Schlimmeres sein. Es gibt eine Klinik, 40 Meilen nördlich von hier, aber das schaffen Sie heute Nacht nicht. Tut mir leid. Das Einzige, was wir Ihnen bieten können, ist ein warmes Zimmer. Vielleicht funktionieren die Telefone ja morgen wieder. Tja, Dann... Dann schreibe ich mir jetzt Ihre Daten auf. Haben Sie Ihren Führerschein? Ja. Hier. Ah, aus Minnesota. Mhm. Meistens hilft ja viel Schlaf. Vielleicht geht es Ihrem Freund morgen schon besser. Hoffentlich, ja. Ich gebe Ihnen ein Zimmer in Haus 3. Direkt um die Ecke. Brauchen Sie Streichhölzer für die Kerzen? Nate? Was machst du hier draußen? Warum bist du nicht im Auto? Ich glaube, er ist tot. Was? Er atmet nicht mehr. Unsinn. Er ist nur sehr krank. Hast du einen Krankenwagen gerufen? Die Telefone gehen nicht. Kein Strom. Oh Gott, Nate. Ich kümmere mich um ihn, ja? Geh du ins Zimmer. Syl? Syl? Hören Sie mich? Keine Reaktion. Das Stöhnen hatte aufgehört. Ich legte meine Fingerkuppen auf sein Handgelenk. Ich konnte keinen Puls fühlen. Dann entdeckte ich das Blut. Sein ganzes Hemd war rot. Direkt über dem Gürtel ein durchgeweichter Verband. Mit einer zerknüllten Serviette, die ich unter dem Sitz fand, hob ich ihn an einer Ecke an. Der Gestank war grauenvoll. Etwas Dickflüssiges und Schwarzes sickerte aus einer kleinen, runden Wunde. Er ist tot, oder? Er hat ein Loch im Bauch. Was? Du meinst, jemand hat auf ihn geschossen? Ja, Mann. Sieht ganz so aus. Wir müssen die Polizei holen. Was hat der Typ von der Rezeption gesagt? Hat nicht aufgemacht. Ich gehe später nochmal hin. Willst du ihn einfach im Auto lassen? Ja, es ist vermutlich der beste Ort. Draußen ist es kalt. Ich hole jetzt die Taschen rein. Ich weiß nicht warum, aber ich nahm eine alte Decke aus dem Kofferraum, kletterte auf den Beifahrersitz und legte sie über Syl. Es fühlte sich irgendwie richtig an. Der dumpfe Schmerz in meinem Kopf war jetzt unerträglich. Es machte mich schon krank, mit der Polizei zu tun zu haben, wenn ich keine Leiche in meinem Auto hatte. Und dann fand ich in Syls Rucksack einen Revolver mit Schalldämpfer. Ach so. Zwei Patronen fehlten. Ich verstehe einfach nicht, warum Syl keinen Arzt wollte. Vielleicht war die Polizei hinter ihm her. Wie kommst du denn darauf? Der Mann da draußen ist tot, Nate. Ermordet. Lässt dich das vollkommen kalt? Nein. Da. Was ist das? Sein Rucksack. Schau rein. Ich will das nicht. Das geht uns nichts an. Nate? Das ist die Waffe eines Mörders. Kaliber 22. Klein, unauffällig, mit einem Schalldämpfer. Du weißt, was passiert, wenn man dich mit einer Waffe erwischt. Vor meiner Haft hatte ich mehr Waffen verkauft als viele legale Händler. Mit dem Geld hatte ich Michael von den Pflegefamilien zu mir zurückholen können. Ich wusste genug über die Leute, die Waffen kauften. Syl war kein so netter Kerl, wie du denkst. Sarah, ich habe noch was gefunden. Oh, ich will nichts mehr hören. Wer bitte trägt $20,000 in seinem Rucksack mit sich herum? Ist das sein Geld? Nicht mehr. Du willst es behalten? Er wird es nicht vermissen. Das ist Diebstahl. Du redest doch immer von Karma und Glück. Das hier ist ein verdammt großes Glück. Nein, wir müssen das der Polizei melden. Das tun wir auch. Wir sagen ihnen einfach, dass er eine Mitfahrgelegenheit wollte und dann im Auto gestorben ist. Nein, ich will das nicht. Überleg doch mal, was wir mit $20,000 alles für das Baby kaufen könnten. Der Schnee fiel immer noch in dichten Flocken. Im Schutz des Vordaches rauchte ich hastig zwei Zigaretten. Nur wenige Autos standen auf dem Parkplatz. Ausgebucht war das Motel jedenfalls nicht. Am anderen Ende lag ein Spielplatz mit einer Schaukel und einem Ding, das aus der Entfernung wie eine riesige Schildkröte aussah. Dann hörte ich eine Tür im Wind schlagen. Ich wurde neugierig. Ein Wellblechschuppen. Mit zwei großen Tischen voller Glaskolben, Spirituskocher und Gummischläuchen. Mir schlug das Herz bis zum Hals. Plötzlich hatte alles einen Sinn. Das Motel stand mitten im Nirgendwo. Der perfekte Ort, um Crystal Meth herzustellen. Wo warst du? Draußen. Rauchen, hab ich dir doch gesagt. So lange? Wie war die Dusche? Ist dir jetzt warm genug? Nate, das meinst du doch nicht ernst. Oh, wieso nicht? In unserem Auto ist ein Mann gestorben. Ach, komm. Weißt du, ich habe mir überlegt, wir müssen ja wirklich eine Menge kaufen, bevor das Baby kommt. Was denn zum Beispiel? Ich habe eine Wiege gesehen. Die hat $700 gekostet. Kannst du dir das vorstellen? Können wir uns jetzt leisten. Du bist so schön. Ich bin fett. Ich spüre das schon. Ich will jetzt nicht, okay? Was ist denn los? Da ist einer in unserem Auto gestorben und wir überlegen, was wir mit seinem Geld machen. Ich zieh mich jetzt an und föhn mir die Haare. Nate? Ja? Ist das sein Koffer? Mhm. Und was ist da drin? Es dauerte eine ganze Weile, bis wir das Geld gezählt hatten. Fast $2 Millionen. Plus die 20.000. Ich konnte es einfach nicht glauben. In unserer Kindheit hatten Michael und ich oft in verlassenen Häusern schlafen müssen. Tagelang waren wir ohne Essen gewesen. Was würde er jetzt sagen? Wir können es nicht behalten. Wir müssen das Geld der Polizei geben. Vielleicht lassen sie uns dann in Ruhe. Wer? Na, die, denen das gehört. Deswegen haben sie Syl erschossen. Woher willst du denn das wissen? Wir dürfen es nicht behalten. Solche Sachen passieren ständig in Filmen und sie gehen immer schlecht aus. Hey, wir reden doch nur. Heute Nacht können wir sowieso nichts mehr tun. Wir haben also noch alle Zeit, um nachzudenken. Da gibt es nichts nachzudenken. Wir sind die Letzten, die Syl lebend gesehen haben. Die müssen nur im Polizeicomputer nachsehen und finden unsere Namen. Ich habe eine Idee. Nate, bitte. Hör's mal zu. Du glaubst doch, dass wir in Gefahr sind, sobald die Polizei von der Geschichte weiß, hm? Wenn wir einfach gar nichts sagen? Syl war bestimmt 20 Kilo schwerer als ich. Als ich ihn aus dem Auto zog, war sein Mund halb geöffnet. Seine Zunge hing heraus. Hinter dem Spielplatz lag ein Feld, auf dem eine einsame Pappel stand. Bis dahin wollte ich es schaffen. Wenn mein Plan klappen sollte, musste Syl so lange wie möglich unentdeckt bleiben. Neben der Riesenschildkröte, die eine Rutsche war, musste ich eine Pause machen. Plötzlich strich das Licht eines Scheinwerfers über den Spielplatz. Ich warf mich hin und robbte unter den Panzer. Ein Auto kam vom Highway, hielt vor der Rezeption. Syl lag im Schnee, wo ich ihn fallen gelassen hatte, mitten im Scheinwerferlicht. Was, wenn jemand in unsere Richtung sah? Endlose Minuten verstrichen. Dann eine Autotür. Als ich unter der Schildkröte hervorkroch, war das Auto zwischen den Gebäuden verschwunden. Der Schmerz hinter meinen Augen, die klammen Finger, die Kälte. Ich dachte an all die schönen Dinge, die Sarah und ich mit dem Geld anfangen könnten. Direkt hinter der Pappel lag ein steiler Abhang. Ich ließ Syl fallen. Er rollte hinunter, blieb mit dem Gesicht im Schnee liegen. Das konnte nicht sein. Ich musste mir das eingebildet haben. Sein Husten. Er war nicht tot. Was jetzt? Ich musste stark sein. Ich musste an Sarah und das Baby denken. Er würde es sowieso nicht schaffen. Der Weg zurück war eine Qual. Als ich endlich wieder am Haus war, sah ich vor dem Gebäude gegenüber ein winziges rotes Licht schweben. Eine Zigarette. Jemand hatte mich beobachtet. Oh Gott, war es so schlimm? Hilf mir mit den Stiefeln. Ja. Meine Füße waren wie taub. Sarah half mir ins Badezimmer, ließ heißes Wasser einlaufen. Ich zitterte immer noch. Syls Gesicht wollte einfach nicht verschwinden, wie er zu mir hochstarrte, wie er stöhnte. Ich dachte an das Baby, an warme Nächte an einem Strand. Trotzdem konnte ich nicht aufhören zu weinen. Gut geschlafen, Minnesota? Kann nicht klagen. Mein Neffe hat einen Schneepflug, den er an den Pickup anbauen kann. Mhm. Er ist damit gegen den Betonpfeiler gefahren. Das war ein Krach, der Tote aufgeweckt hätte. Ihr Neffe? Ja, er wohnt da drüben. Er hilft mir bei Reparaturen und so. Die schlechte Nachricht ist, die Straße ist immer noch gesperrt. Die gute, es gibt Frühstück, alle sind eingeladen. Übrigens, wie geht's denn Ihrem Freund? Meiner Verlobten. Besser. Besser als gestern. Sie hatten recht. Viel Schlaf hilft fast immer. Vielleicht funktionierte der Trick. Es war auf jeden Fall von Vorteil, dass es Sarah an diesem Morgen so übel war, dass sie nichts essen konnte. Ich zog mich an und ging nach draußen. Es schneite noch immer. Die Pappel stand da wie ein feiner schwarzer Riss im weißen Himmel. Au! Nimm den Topflappen. Das alte Ding funktioniert ohne Strom, wird aber höllisch heiß. In dem kleinen Speisesaal standen drei Klapptische um einen Kamin herum. Wir haben auch so eine Kanne zum Campen. Die einzigen anderen Gäste waren ein älteres Paar, das Karten spielte, und eine junge Frau in einem Kapuzenpullover. Dieses Motel erinnert mich an früher. Unglaublich, wie schnell der Strom gekommen ist, oder? Bist du allein? Nein, meine Verlobte ist im Zimmer. Sie fühlt sich nicht so gut. Ach, das tut mir leid. Ich heiße übrigens Carol. Und das ist mein Mann, Marcus. Spielst du jetzt deine Karte oder nicht? Das da drüben ist Megan. Hallo. Sie kommt aus Polen und studiert hier Medizin. Hallo, ich bin Nate. Hoffentlich nichts Ernstes mit deiner Verlobten. Nein, nein, alles okay. Jetzt lass doch den armen Mann mal essen. Misch dich nicht ein, Liebling. Ich gewinne sowieso. Dieser verfluchte Schnee. Ah, Butch. Was sagt das Radio? Sieht nicht gut aus. Es kommt noch mehr Schnee. Die Straße bleibt erstmal gesperrt. Das ist die reine Wahrheit. Ja. Hallo. Nate, das ist unser Nachbar, Aiden. Ich hab gedacht, ich komme mal vorbei und stelle mich vor. Ihre Freundin... Meine Verlobte. Was? Verlobte, nicht Freundin. Okay. Aidens Onkel gehört das hier alles. Ja. Butch tut nur so, als wäre er gebrechlich. War bei der Navy. Ist aber immer noch ein ziemlicher Berserker. Er lässt mich nur machen, wozu er selber keine Lust hat. Ich hab dir Rührei mitgebracht. Vielleicht kannst du ja doch was essen. Sind Sie krank? Nein, nur schwanger. Ehrlich? Gott segne Sie, das ist ja toll. Bis jetzt leider nicht. Jedes Kind, das Gott auf die Welt schickt, ist ein Segen. Mhm, wenn Sie meinen. Ja, oh ja, das tue ich. Und er meint das auch. Hören Sie, wir wollten ja eigentlich... Klar, dann gehe ich wieder mal an die Arbeit. Wir zwei können ja mal auf das Baby anstoßen. Dann erzähle ich Ihnen, was hier für verrückte Dinge passieren. Der Typ ist widerlich. Er weiß Bescheid. Was? Er hat mich gestern Nacht gesehen. Was hat er gesehen? Das muss ich noch herausfinden. Auf jeden Fall stand er mit einer Zigarette vor der Tür, als ich zurückkam. In einem Schneesturm rumzulaufen ist nicht verboten. Der Kerl kocht Crystal in einem Schuppen hinterm Haus. Wir müssen hier so schnell wie möglich weg. Oh, scheiße. Was ist? Das Empfangsbuch. Butch hat gestern meinen Namen aufgeschrieben. Die Adresse, alles. Oh. Weißt du, wo er es aufbewahrt? Das Erste, was ich hinter dem Tresen sah, war ein doppelläufiges Gewehr. Klar, am Ende der Welt brauchte man eine Waffe. Es blieb mir nicht viel Zeit. Butch hatte sich zu Carol und Marcus gesetzt, sah ihnen beim Kartenspielen zu. Das schwarze Buch, da war es. Ich riss die Seite heraus, steckte sie ein. Der Himmel war von einem milchigen Grau. Keine Spur von den Schneepflügen, aber es hatte aufgehört zu schneien. Zum ersten Mal an diesem Tag konnte ich mich ein wenig entspannen. Am Rand des Spielplatzes lag etwas, das wie eine Decke oder Mülltüte aussah. Es war Syl. Das kann nicht sein. Hä? Wer denn? Weißt du, woher er gekommen ist? Hey! Lebt er? Sein Puls ist sehr schwach. Megan drehte ihn vorsichtig auf den Rücken. Ich hatte schon gehört, was Erfrierungen anrichten konnten, aber der Anblick war grauenhaft. Seine Nase war geschrumpft und fast schwarz. Seine Wangen hatten die Farbe von Asphalt. Hilf mir, wir müssen ihn hineinbringen. Ja, ja. Aiden, helfen Sie uns! Mein Gott! Legt ihn neben den Kamin, ich hole Decken. Wo kommt der denn her? Was tust du da? Seine Kleider sind doch nass. Der erfriert uns sonst. Vielleicht hat er sich im Schneesturm verirrt. Das ist eine Schusswunde. Ach nee. Jemand hat ihn angeschossen. Was ist? Hier sind die Decken. Er hat eine Schusswunde. Heilige Scheiße. Der Mann muss ins Krankenhaus. Wie geht's ihm? Er ist bewusstlos, aber er atmet. Aber die Straße ist gesperrt. Es liegt meterhoch Schnee. Ihr habt doch einen Schneepflug an eurem Pickup. Vielleicht kommen wir damit in die nächste Stadt. Das Teil ist im Arsch. Der Bolzen zur Befestigung ist abgebrochen. Kannst du nicht reparieren? Herrgott, Carol. Selbst wenn, der Flug ist viel zu alt. Der schafft kaum noch den Parkplatz. Butch, was sagen Sie? Du kannst es mit Draht versuchen. Das ist sinnlos und das weißt du. Aiden, versuch's einfach. Verdammte Scheiße. Nate, hilfst du mir? Ja, klar. Ich sag nur Sarah Bescheid. Aber du hast gesagt, er ist tot. Ich hab gesagt, dass ich seinen Puls nicht fühlen konnte. Ich schwör's, ich hab gedacht, er ist tot. Such unsere Sachen zusammen. Wir müssen hier weg. Und unsere Namen? Ich hab die Seite aus dem Empfangsbuch. Aber die Straße ist doch gesperrt. Wir können nicht so überstürzt weg. Wie sieht denn das aus? Nate, wir wussten nicht, dass er noch lebt. Bitte, wir dürfen jetzt nicht in Panik geraten. Hast du mich vergessen? Nate! Einen Moment. Ich komm gleich. Was will der denn? Ich soll ihm helfen, den Schneepflug zu reparieren. Sie wollen Syl damit zu einem Arzt bringen. Ich brachte es nicht über mich, Sarah die Wahrheit zu sagen, dass ich Syl da draußen sterben lassen wollte. Und dass er es offensichtlich nicht von allein auf den Parkplatz zurückgeschafft hatte. Da war eine Schleifspur im Schnee gewesen und daneben Fußspuren. Fuck! Wenn ich sage, dass es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Mach den Motor aus! Diese Furze! Tja, das war's denn wohl. Na klar war es das. Der Typ da drin ist sowieso schon tot. Das weißt du genauso gut wie ich. Aber wir können doch nicht dabei zusehen, wie er stirbt. Du bist ja witzig. Ich gehe jetzt rein und sag der Furze Bescheid. Und dann haben wir zwei ein paar Dinge zu besprechen. Ach ja, was denn? Zum Beispiel, was du letzte Nacht in meinem Schuppen gemacht hast. Was ist, wenn ich Nein sage? Ich brachte unser Gepäck ins Auto. Auch Syls Koffer mit dem Geld. Seinen Rucksack stopfte ich unter den Fahrersitz. Nur den Revolver behielt ich im Zimmer. Sobald die Straße offen war, wollte ich so schnell wie möglich hier weg. Sarah bestand darauf, nach Syl zu schauen. Es wirkt doch merkwürdig, wenn ich gar nicht auftauche. Hältst du das aus? Er sieht schrecklich aus. Ich schaff das schon. Oh, es tut mir so leid. Ich hab uns da hineingeritten. Das ist jetzt nicht mehr wichtig. Ich hätte dich nicht überreden dürfen. Nate, wir haben nur zwei Möglichkeiten. Wir können zur Polizei gehen oder wir machen weiter und hoffen, dass es gut geht. Vielleicht haben wir ja Glück. Das wäre mal was Neues. Oh. Erfrierungen können scheußlich sein. Geht es? Mhm. Freut mich, dass du dich besser fühlst. Hab gehört, dass du eine schlimme Nacht hattest. Wie geht's ihm? Er muss unbedingt ins Krankenhaus. Er sieht furchtbar aus. Wenn er überlebt, wird er vermutlich seine Nase und ein paar Finger verlieren. Carol hat recht. Wir müssen ihn ins Krankenhaus bringen. Gibt es was Neues von den Schneepflügen? Wir haben nichts gehört. Butch ist irgendwo da draußen. Kann er sprechen? Er wacht immer mal wieder auf, sagt ein paar Worte und dann wird er wieder bewusstlos. Er redet wirres Zeug von einer Grace. Es ist so traurig. Ich frage mich, ob das seine Frau ist. Grace? Megan kniete sich neben Syl, sprach leise auf ihn ein. Dann nahm sie den Schürhaken und stocherte damit im Feuer herum. Ich hätte nicht gedacht, dass es ihm so schlecht geht. Ein Wunder, dass er überhaupt noch am Leben ist. Habt ihr beide etwas gesehen, als ihr letzte Nacht angekommen seid? Was denn zum Beispiel? Er muss ja von irgendwo gekommen sein. Mhm. Vielleicht hat ihn jemand mitgenommen. Ich habe kaum das Motel gesehen, bei dem Sturm. Ist doch merkwürdig, dass er nicht mal eine Tasche bei sich hatte. Wir haben nur sein Portemonnaie gefunden. Ja. Jetzt wissen wir wenigstens, wer er ist. Er kommt aus Chicago, heißt Sylvester White und ist Polizist. Polizist. Nate, mir ist nicht gut. Ich gehe wieder rüber. In Ordnung. Ich komme gleich nach. Kannst du in der Nacht ein paar Stunden bei ihm Wache halten? Wir wollen uns abwechseln. Ich? Ja, na klar. Marcus kommt am Nachmittag wieder. Megan ist jetzt für ein paar Stunden bei ihm. Was machen wir, wenn er stirbt? Nichts. Wir können es ihm nur schön warm machen. Der Rest liegt nicht in unserer Hand. Es ist doch schon so heiß hier. Ist das bei Verbrennung nicht sogar gefährlich? Er darf auf keinen Fall frieren. Schon gut. Du bist die Medizinerin. Ich gehe mal wieder rüber. Bis später dann. Er ist ein Polizist. Ich will dieses Kind nicht im Gefängnis kriegen. Er wird es nicht überleben. Hast du es gewusst? Ha? Aber lüg jetzt nicht. Hast du gewusst, dass er noch lebt, als du ihn da auf das Feld gebracht hast? Nein. Nicht gleich. Nicht gleich? Du hast ihn also da draußen liegen lassen? Was hätte ich denn tun sollen? Ihn den ganzen Weg zurückschleppen? Du hast mich doch gesehen gestern Nacht. Oh, du tust mir ja so leid. Warum hast du mir das nicht gesagt? Ich habe mich nicht getraut. Ich musste eine Entscheidung treffen. Du warst ja nicht da. Am liebsten hätte ich die Tür eingetreten. So wütend war ich. Ich nahm Seals Revolver vom Nachttisch und ging hinaus. Der Himmel war schwer und dunkel. Immer noch keine Spur von Schneepflügen. Ich rauchte eine Zigarette. Ging dann hinüber zu Aiden. Ich habe eine Flasche Johnny Walker für uns. Ich trinke nicht. Aber heute doch schon. Warum warst du im Gefängnis? Hä? Deine Freundin hat es erwähnt. Warum willst du das wissen? Hey! Worum geht's hier eigentlich? Wir reden doch nur. Autounfall. Mein kleiner Bruder ist dabei gestorben. Ich bin vor den Bullen abgehauen. Warum? Waffen im Kofferraum. Und dich haben sie wieder zusammengeflickt. Ach, du meinst meine Narbe. Die ist nicht von dem Unfall. Einer im Gefängnis hat sich einen Namen machen wollen. Hat mir eine Hantel ins Gesicht geschleudert. Aber du hast überlebt. Hm. Von Gottes Gnaden. Ich war auch im Gefängnis. Ach ja? 10 Jahre. Die schlimmste Zeit meines Lebens, aber auch die beste. Lass mich raten. Du hast zu Gott gefunden? Er hat mich gefunden. Als ich meiner eigenen Scheiße und Pisse saß von all den Drogen, die ich genommen hatte. Ich habe einen Typen erschossen, der mir Geld schuldete. Und weißt du, was er zu mir gesagt hat? Nein. Von nun an bist du mein Krieger. Wir führen einen Krieg. Gott und du. Kannst dich ruhig darüber lustig machen. Ich weiß, dass du in meinem Schuppen warst. Ich war mir nicht sicher, wie ich darauf reagieren soll, dass du hier rumschnüffelst. Der Wind hat die Tür aufgerissen. Gott hat gesagt, rede mit ihm. Und was war? Ich habe erfahren, dass deine Freundin schwanger ist. Was meinst du damit? Das Geld von dem Crystal Meth, das ich koche. Ich gebe es nicht für mich aus. Er gab mir eine Broschüre. Auf der ersten Seite ein Foto von einem abgetriebenen Embryo. Dann eine Unmenge Bibelsprüche und wirres Zeug über die Hölle. Ah, verstehe. Weiß Butch von dem Crystal Meth? Na, er kümmert sich nicht darum, was ich mache. Mach dir keine Sorgen, bei mir ist dein Geheimnis sicher. Ich habe dich gestern Nacht beobachtet, wie du unseren Schneemann aufs Feld geschleppt hast. Ach ja? Ich würde sehr gern wissen, warum. Hast du ihn angeschossen? Was sollte ich tun? Er hatte mich in der Hand. Also erzählte ich ihm die ganze Geschichte. Nur mit dem Geld war ich nicht so genau. Ha. $200,000. Das ist ein guter Anfang für eine junge Familie. Ja. Aber wenn er überlebt, bekommt ihr Ärger. Er ist ein zäher Scheißkerl. Sieht ganz so aus. Ich halte heute Nacht Wache bei ihm. Ich könnte euer Problem lösen. Was meinst du damit? Ich nehme ein Kissen. Du willst ihn töten? Er ist ein Bulle. Möchtest du wieder ins Gefängnis? Was willst du dafür haben? Die Hälfte von dem Geld. Die Hälfte? Ich muss erst mit Sarah drüber reden. Nichts dagegen. Hast du ihn auf den Parkplatz zurückgeschleppt? Nein. Er muss es von allein den Abhang hinauf geschafft haben. Ich habe ihm nur ein Stück weiter geholfen. Das ist Mord. Wenn Aiden das tut, ist das Mord. Ich gehe nicht mehr ins Gefängnis. Egal, was passiert. Wir dürfen das Geld nicht behalten. Es ist verflucht. Gib ihm einfach den ganzen Koffer oder wirf ihn weg. Aber das Baby? Ich krieg nie einen richtigen Job mit meiner Vergangenheit. Ist doch egal. Wir werden arm sein, das ist mir nicht egal. Wir haben doch nichts. Nate, du wirst ein sehr guter Vater sein. Wir brauchen das Geld nicht. In ein paar Jahren siehst du das anders. Du kennst mich überhaupt nicht, oder? Ich brachte Aiden die $100,000. Aber er wirkte völlig verändert, schien sich gar nicht mehr an unsere Abmachung zu erinnern. Als ich auf dem Tisch das rußgeschwärzte Glasrohr sah, wusste ich, was los war. Er kochte das Zeug nicht nur für seinen heiligen Krieg. Es schneite wieder. Diesmal fielen die Flocken langsam, zart, wie ein leichter Traum. Zu jeder anderen Zeit wäre es wunderschön gewesen. Ich lehnte mich an die Hauswand und rauchte. Wo willst du hin? Ich hol mir was zu essen. Ich halte es in dem Zimmer nicht mehr aus. Hast du wirklich Hunger? Nein, ich gehe rüber und verrate dich. Nate! Warum ist hier niemand? Keine Ahnung. Los, wir gehen wieder. Wir sollten bleiben, bis jemand kommt. Sie ist hier, Grace. Ihr müsst vorsichtig sein. Er spricht jetzt mehr. Klingt für mich alles wie Unsinn. Aber Carol nimmt das sehr ernst. Sie spielt Miss Marple. Das ist Marcus. Hallo. Sehr erfreut. Ich halte hier die Stellung, war nur kurz draußen. Seitdem in die Zimmer eingebrochen wird, spielt auch noch Butch verrückt. Es wurde eingebrochen? Nur in unser Zimmer und das von Butch. Wenn du mich fragst, steckt sein Neffe dahinter. Der ist doch nicht ganz richtig im Kopf. Hat ihn denn Carol gar nichts erzählt? Ich meine, irgendwelche Vermutungen? Als ich hier auftauchte, hat sie nur ihren Mantel genommen und ist rausgerannt. Wenn sie in dieser Stimmung ist, lasse ich sie lieber in Ruhe. Alles brach zusammen und ich spürte, wie es mir entglitt. Der Koffer war noch da, aber wo war er wirklich sicher? Ich versteckte ihn im Bett, brach dafür einzelne Sprungfedern, die bereits angerostet waren, aus dem Rahmen. Dann löste ich Marcus ab. Hat er noch was gesagt? Nein, nur ganz unter uns. Ich glaube nicht, dass er die Nacht überlebt. Meinen Sie? Schau ihn dir an. Wäre doch besser. Ich würde nicht so leben wollen. Dann war ich mit Syl allein. Ich setzte mich an einen der Tische, legte eine Patience, um nicht müde zu werden. Irgendwann nahm ich ein Holzscheit vom Stapel, legte es auf die glühende Asche. Als ich mich wieder umdrehte, hatte sich Syl aufgesetzt. Er hielt seine Hände vor sich, starrte auf seine schwarzen Finger. Was ist das? Erst jetzt sah ich es. Jeder einzelne Finger der rechten Hand war am Mittelgelenk abgeknickt, in unterschiedliche Richtungen gebogen. Jemand hatte ihm die Finger gebrochen. Wer war das? Syl? Syl, können Sie mich hören? Ja. Wissen Sie, wer das war? Grace. Ist sie hier? Sie will das Geld. Sie ist ein Monster, ich habe. Ja? Sir, sprechen Sie weiter. Ihren Mann erschossen. Erschossen, Ihren Mann? Warum? Das ist wie ein Einbruch aussehen, hat sie gesagt. Und dann, was ist dann passiert? Sie war da. Hat auf mich geschossen. Sie wollte immer nur das Geld. Sir, wo ist sie jetzt? Ihr könnt das Geld nicht behalten. Sie tötet euch. Syl sagte nichts mehr. Er wurde wieder bewusstlos. Was sollte ich tun? Es war schon nach Mitternacht. Aiden war immer noch nicht da. Aber der stechende Schmerz hinter meinen Augen ließ mich nicht klar denken. Was ist? Habe ich dich geweckt? Tut mir leid, aber wir müssen mit dir reden. Hast du ihn angeschossen? Nein, natürlich nicht. Jemand hat die Seite mit deinen Angaben aus meinem Empfangsbuch gerissen. Davon weiß ich nichts. Du brauchst nicht zu lügen. Wir haben mit Sarah gesprochen. Sie hat uns von euren Plänen erzählt. Das Ganze macht dir große Angst. Menschen tun viel für Geld. Und 2 Millionen sind eine ganze Menge. Was habt ihr mit ihr gemacht? Sarah spricht nicht mit Fremden über unsere Angelegenheiten. Sarah geht es gut. Megan ist bei ihr. Warum ist Megan bei ihr? Damit sie Gesellschaft hat. Die beiden scheinen sich gut zu verstehen. Das ist ja eine nette Versammlung hier. Halt den Mund, Aiden. Was ist hier los? Er hat unseren Freund angeschossen. Ist das so? Ich habe auf niemanden geschossen. Der Typ hatte 2 Millionen Dollar bei sich. Der Junge hat es gestohlen. Butch, das hilft uns nicht weiter. 2 Millionen? Das ist viel mehr als, sagen wir mal, 200.000. Es liegt an dir, ob die Polizei von der Geschichte erfährt. Was soll das heißen? Ich hatte keine Ahnung, was Carol und Butch vorhatten. Aber es war sinnlos, noch länger zu leugnen, was ich getan hatte. Ich erzählte es ihnen. Hast gedacht, er ist tot? Wir haben das beide geglaubt. Du musst dir ja an die Hosen gemacht haben, als er wieder auf dem Parkplatz lag. Wer hat gestern Nacht nach uns eingecheckt? Ich glaube, ihr wart die Letzten. Wieso? Ich weiß, dass da noch ein Auto gekommen ist. Warum willst du das wissen? Syl hat mir erzählt, dass diese Grace ihn angeschossen hat. Er hat ihr wohl geholfen, ihren Mann zu töten, aber ihr ging es nur ums Geld. Und jetzt verfolgt sie ihn. Das hat er erzählt? Ich kann in meinem Buch nachsehen. Ich habe es in meinem Zimmer. Was haben Sie damit gemeint, dass die Polizei es nicht erfahren muss? Hm? Wir sind doch 7 Leute hier, oder? Ja. Wie viel macht 2 Millionen geteilt durch 7? Ihr wollt das Geld unter uns allen aufteilen? Warum nicht? Glaubst du wirklich, dass es diese Grace gibt? Aiden, es ist doch schon so heiß hier. Haben Sie seine Finger gesehen? Die sind gebrochen. Gebrochen? Ja, vielleicht hat jemand versucht, aus ihm rauszukriegen, wo das Geld ist. Wir wissen alle von dem Geld. Also, wenn es diese Grace wirklich gibt, dann muss sie sich mit 1/8 zufrieden geben. So, das reicht jetzt, du Fotze. Aiden holte mit dem Schürhaken aus und schlug ihm mit Wucht in Carols Kopf. Blut und Knochen spritzten herum. Dann setzte er einen Fuß auf ihren Rücken, um den Haken wieder herauszuziehen, und drückte die Spitze in meinen Hals. Ich bin dein verdammter Partner. Du kannst die Dinge nicht auf die einfache Art erledigen, oder? Gib mir den Revolver. Los! Er hob die Waffe und zielte auf Syl. Und jetzt hilfst du mir, hier sauber zu machen. Wir müssen die 2 nach draußen bringen. Hey, Minnesota, du hattest recht. Ihr wart... Was zum Teufel? Du idiotischer Wichser. Aus dieser Scheiße helfe ich dir nicht heraus. Diesmal nicht. Die Cormans. Ja klar, die Cormans sollen wieder ihren Kopf für uns hinhalten. Das hier ist keine gottverdammte Autobahnhure, die niemand vermisst. Gott hat einen Plan. Du bist komplett durchgeknallt. Du hast keine Ahnung, wie tief du in der Scheiße steckst. Wir hatten alles so gut geplant und du versaust es. Das Geld gehört jetzt uns. Nur uns. Zuerst schleppten wir Carol hinaus. Im Süden war die Wolkendecke aufgerissen. Der Vollmond tauchte alles in ein silbrig-blaues Licht. Als Aiden und Butch zu streiten begannen, weil sie sich nicht einigen konnten, wohin mit der Leiche, rannte ich los. Nate! Lass ihn! Er kommt hier nicht weg! Sarah war nicht in unserem Zimmer und der Koffer war auch weg. Wo wohnte Megan? Ich musste über den Parkplatz durch knietiefen Schnee. Wie sollte ich es schaffen, nicht gesehen zu werden? Wir könnten Hilfe gebrauchen, wenn du fertig bist mit dem Unsinn. Herrgott, nochmal, Aiden! Als ich auf der anderen Seite angelangt war, hörte ich die Schneepflüge am Motel vorbeifahren. Die Straße war frei. Carol? Oh mein Gott, Carol! Halt dein Maul! Was ist mit dir passiert? Was zum Teufel habt ihr mit dir gemacht? Halt dein Maul! Aiden! Arschloch, du gottverdammtes Arschloch! Butch drehte völlig durch. Er ging zur Rezeption, knallte die Tür hinter sich zu. Schnell weiter. Die ersten beiden Zimmer waren dunkel. Durch einen Spalt zwischen den Vorhängen drang Licht aus dem letzten Zimmer. Ich klopfte gegen die Scheibe. Der Griff des Revolvers traf mich am Hinterkopf. Ich hatte Aiden nicht kommen sehen. Wo ist das Geld? Antworte, du Wichser. Nate, was bist du für ein Mensch? Was hast du eigentlich für ein Problem? Los, ab ins Zimmer alle beide. Wo ist das Geld? Hast du es? Ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst. Ihr spielt mir alle was vor. Ihr habt es doch hier irgendwo. Ist das hier? Sie hat mich gezwungen. Was ist eigentlich los? Wer? Megan? Warum bist du nicht bei Syl? Halt dein Maul. Du solltest doch... Fotze! Das ist nicht Megan. Was? Und dann war plötzlich alles klar. Das war Grace. Sie war die ganze Zeit schon hier gewesen. Syl hatte recht gehabt. Was haben wir denn da? Ein schöner, großer Koffer. Plötzlich hielt Grace eine Waffe in der Hand. Die erste Kugel erwischte Aidens linke Gesichtshälfte. Tut das etwa weh? Sollen wir es versuchen? Ja. Du miese Ratte. Wir rannten los. Das Auto war zu weit weg, also zog ich Sarah nach links zum Spielplatz. Dort krochen wir unter den Panzer der Schildkröte und warteten. Siehst du sie? Ja. Sie hat den Koffer. Was macht sie da? Keine Ahnung. Sie sucht etwas. Sie kommt. Unsere Fußspuren. Es war zu spät, um zu fliehen. Grace zielte auf die Schlitze in dem Schildkrötenpanzer. Kurz darauf ein ohrenbetäubendes Krachen. Was war das? Ein Jagdgewehr? Ich sah, wie Grace zusammenbrach. Kommt da raus! Wenn ihr nicht tot seid, kommt ihr besser sofort da raus. Das ist alles eure verdammte Schuld. Ihr habt diese ganze Scheiße hier angeschleppt. Aiden war ein menschliches Wrack, aber der einzige Verwandte, den ich noch hatte. Jetzt ist er tot. Verdammt nochmal. Ich habe in meinem ganzen Leben noch niemanden umgebracht. Nicht einmal im Krieg. Sie müssen das nicht tun. Wir können einfach von hier weggehen. Wir sagen niemanden ein Wort. Das wäre einfach für euch, oder? Ihr habt niemanden umgebracht, ich komme ins Gefängnis. Hey! Sarah hatte die Pistole, die neben Grace auf dem Boden lag, aufgehoben. Jetzt haben sie niemanden getötet. Das Stöhnen war verstummt. Sarah hielt die Waffe immer noch auf Grace gerichtet. In dem Moment flackerte das Neonschild über der Rezeption auf. Der Strom war wieder da. Ich will, dass ihr verdammt nochmal verschwindet. Ich muss ein paar Anrufe erledigen, bevor der Sheriff auf die Idee kommt, hier vorbeizuschauen. Der Koffer bleibt hier. Willst du nichts essen? Ich hab keinen Hunger. Du musst aber was essen. Ohne Pause können wir heute Abend in Reno sein. Butch hatte recht. Es ist unsere Schuld. Wir haben es mitgebracht. Wie ein Fluch. Sarah. Gib es einfach zu. Gib zu, dass wir daran schuld sind, dass diese Menschen jetzt alle tot sind. Ach, das kann ich nicht. Warum nicht? Weil Aiden ein krankes Arschloch war, deshalb. Sarah, du hast das Richtige getan. Du hast uns das Leben gerettet. Ich hab's nicht für uns getan. 3 Wochen später hatte Sarah eine Fehlgeburt. Wir lebten in Reno, in einer schäbigen kleinen Wohnung. Ich hatte gerade meinen Job am Bau verloren, weil ich als Ex-Knacki immer als Erster entlassen wurde. Ich fand sie in dem ganzen Blut. Es tut mir so leid. Ich will nach Hause. Die Ärzte im Krankenhaus beruhigten Sarah, sie könnte jederzeit wieder ein Kind haben. Beim ersten Mal käme das häufiger vor. Aber sie war nicht mehr davon abzubringen. Sie wollte zurück nach Minnesota. Wir wollten doch heiraten. Wir können auch dort noch heiraten. Ich kann nicht zurück. Ich muss das alles hinter mir lassen. Das Gefängnis, den Tod von Michael. Verstehst du das nicht? Alles, was wir hatten, war in den 24 Stunden in dem Motel kaputt gegangen, das inzwischen nicht mehr existierte. Nach unserer Ankunft hatte ich in einer Lokalzeitung einen Artikel entdeckt, in dem es hieß, die ganze Anlage sei durch einen Brand zerstört worden. Ausgelöst durch eine brennende Kerze. Todesopfer hätte es keine gegeben. Ich packte unsere Habe ins Auto. Ich hatte Sarah angeboten, sie nach Minnesota zurückzufahren. Dort wollte ich den Dodge verkaufen und mit dem Geld ein One-Way-Ticket nach Costa Rica bezahlen. Syls Rucksack. Er lag noch immer unter dem Fahrersitz. Ich hatte ihn vollkommen vergessen. Darin die $20.000. Nate, bitte. Fang nicht wieder damit an. Aber wir könnten damit wegziehen. In die Sonne. An einen Strand. Das Geld bringt Unglück. Es ist verflucht. Und wenn wir dieses Mal alles richtig machen? Ich meine, wenn wir das Schicksal entscheiden lassen. Es war die einfachste Lösung. Ein Einsatz, ein Spiel. Das ganze Geld, $20,000, auf die böseste Zahl, die es gab. Auf die schwarze 13. Wenn wir gewinnen würden, hätten wir genug, um den Rest unseres Lebens an irgendeinem südamerikanischen Strand zu verbringen. Wenn wir verlieren würden, wäre das ganze Geld zusammen mit dem Fluch weg und Sarah würde allein nach Minnesota zurückgehen. Bitte alles auf die schwarze 13. Sicher? Ja. Nichts geht mehr. Küss mich. Was? Küss mich. Das bringt Glück. So läuft das aber nicht. Natürlich. Dieses Mal klappt es ganz bestimmt. Küss mich. Frost. Kriminalhörspiel nach dem gleichnamigen Roman von John Rector. Aus dem Amerikanischen von Katharina Naumann. Es spielten Nate, Nico Holunitsch, Sarah, Laura Mehr, Sill, Wolfgang Pregler, Butch, Martin Rentsch, Aiden, Pitt Bukowski, Megan, Christine König, Carol, Svetlana Schönfeld, Markus, Gerd Warmeling und als Kellnerin Katja Hirsch. Ton und Technik Bernd Friebel und Sonja Riebel. Regieassistenz Eva Soloch. Hörspielbearbeitung und Regie Irene Schuck. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2018.